Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht wieder eine freie Themensendung, eine offene Telefon-Talkshow. Und wenn ihr euch mit mir hier unterhalten wollt, live in der Sendung, hier mitten in der Nacht, im Radio, im Fernsehen, dann könnt ihr das gerne machen. Und ihr müsst aber nur diese Telefonnummer hier wählen. 0800 5678 111. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Und der erste Mensch, der heute Nacht ja mit mir verbunden ist, das ist ein Mann und er ist 23 Jahre alt und er heißt Sven. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sven, was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema, also das kann ich gar nicht so genau benennen. Das ist mir einfach so passiert. Und zwar letztes Wochenende. Was ist denn das? Ja, also ich habe auf eine Kontaktanzeige geantwortet. Die war in der Zeitung. Und zwar im Happy Weekend heißt das. Und das war eine Kontaktanzeige. Ja, das ist eher ein pornografisches Kontaktmagazin, ne? Ja, genau. Kann man so sagen, ne? Ja. Ja, ich wollte halt mal gucken, weil ich hatte mal Lust, irgendwie so mit zwei Frauen was zu machen. Und da hat mir ein Freund zu dieser Zeitung geraten. Die habe ich mir dann auch geholt ein paar Tage vorher, habe die mal durchgeblättert. Und da war dann eine Anzeige mit zwei Frauen, die beide so 24, 25 waren. Und auf diese Anzeige hin habe ich dann halt geantwortet. Ja. Ja, ja, und dann habe ich mit denen telefoniert und bin dann mit denen übereingekommen, dass ich mal einen Kaffee mit den beiden trinke. Konntest du die telefonisch erreichen oder lief das über so eine Chiffrennummer? Nee, das war telefonisch mit Handynummer. Da also, ich mich dann halt das ging ja ganz schnell auch. Das ging ganz schnell, ja, ja klar. Die haben auch bei mir in der Nähe irgendwie so einen Treffpunkt ausgemacht und dann habe ich mich mit denen getroffen und bin Kaffee trinken gegangen. Habe mich direkt mit den beiden gut verstanden. Ja. Und die haben mich dann ganz spontan zum Wochenendtrip eingeladen in die Eifel. Jetzt letztes Wochenende? Jetzt letztes Wochenende war das, genau. Klingt bis jetzt noch interessant und spannend und nett vielleicht, aber ich entnehme deiner Stimme, dass das vielleicht gar nicht so nett war, oder? Ja, so nett war es im Endeffekt gar nicht. Also wie gesagt, ich wollte halt mal mit diesen beiden Frauen, wollte ich sexuell was starten. Und dann sind wir halt in die Eifel gefahren mit dem Wagen von denen, die haben mich von zu Hause abgeholt, ich bin da eingestiegen, sind da Richtung Eifel gefahren. Und der erste Abend war halt schmuf, haben wir noch was gegessen und so und sind dann jeder in sein eigenes Zimmer pennen gegangen. In einem Hotel? Nee, das war irgendwie so ein Bungalow, was sie da gemietet hatten. Ich hatte da mit der Mietung und so hatte ich gar nichts zu tun und die haben das alles so selber in die Hand genommen. Die hatten ja schon irgendwie so ein bisschen den Plan. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, habe ich mich mit denen unterhalten, abends beim Essen und so, und dann der erste Abend erstmal alles ruhig angehen, von der Fahrt erstmal ein bisschen erholen und am nächsten Tag wollten wir dann mal weiter gucken, was wir dann zu dritt unternehmen. Ja. Dann bin ich abends ins Bett gegangen, bin dann auch recht schnell eingeschlafen, weil ich auch schon was getrunken hatte und so, und mitten in der Nacht wurde ich dann auf einmal abrupt geweckt. Und zwar wurde ich dann von diesen beiden, während ich geschlafen habe, ans Bett gefesselt mit Handschellen, an Händen als auch an Füßen. Und als ich dann gemerkt habe, wie sich an meinem Handgelenk was zugeschnürt hat, bin ich halt aufgewacht. Aber da war es schon zu spät, da war ich ans Bett gefesselt. Ich dachte halt, ja, hab noch kurz geschrien, aber just in dem Moment hat mir auch eine von den beiden Mädchen was in den Mund reingedrückt. Und dann lag ich da auf dem Bett. Und dann? Ja. Ja, und dann ging es halt irgendwie los. Dann war ich der Sklave von diesen beiden. Die haben mich halt so bezeichnet, ja. Ja, und dann... Was haben sie mit dir gemacht? Ja, erstmal so ein bisschen so ausgepeitscht. Eine von den beiden hatte so eine Pferdegerte in der Hand. Und hat mich so von oben bis unten mit dieser Gerte penetriert, würde ich mal so sagen. Ja, und dann an den Füßen wurde sich zu schaffen gemacht und ich wurde beschimpft und hast halt nicht gesehen. Ne? Also du lagst auf dem Rücken? Ich Genau. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, die beiden Frauen haben dich misshandelt? Nee, misshandelt würde ich ja in gewissem Maße schon. Wie lange hast du? Es war halt alles zu ertragen. Mhm. Also, ich kannte sowas auch schon von früher so ein bisschen, aber halt jetzt war ich in der Situation, dass ich halt nicht mehr Einfluss nehmen konnte auf das, was mit mir geschah. War denn so etwas in der Kontaktanzeige formuliert, dass es so um SM-Praktiken geht? Nee, gar nicht. Oder haben die sich dargestellt als Dominas in der Kontaktanzeige? Nee, auch nicht. Es war einfach alles nur so ganz nett. Du wolltest einfach nur mal mit zwei Mädels zusammen schönen, normalen Sex haben. Ganz genau. Und das endete dann darin, dass du gefesselt am Bett lagst, auf einem Bett lagst und die Mädels dich ausgepeitscht haben und diverse Dinge mit dir taten noch. So ist es. Wie viel Stunden hat denn dieses Martyrium gedauert? Also es ging, Freitag sind wir losgefahren, sind Freitagabend angekommen. Nee, das ist mir klar. Ich meine, wie lange lagst du gefesselt im Bett? Das war jetzt von Freitagnacht bis zur Samstagnacht. Also gefesselt. 24 Stunden? 24 Stunden ans Bett gefesselt. Und die haben dich die ganze Zeit irgendwie behandelt? Nö, also die ganze Zeit nicht. Das war, ging halt Freitagnacht, als ich aufgewacht bin, war ungefähr 2 Uhr. Dann ging es bis morgens um 6. Mhm. Dann haben sie von mir abgelassen, haben dann selber noch geschlafen. Mhm. Und die beiden im Nebenraum haben sie dann wohl gefrühstückt. Dann haben sie was unternommen und abends ging es halt wieder los. Und während die beiden was gefrühstückt haben und was unternommen haben, lagst du gefesselt auf dem Bett? Lag ich gefesselt. Nun muss man ja während 24 Stunden vielleicht mal zur Toilette. Wie hast du denn das geregelt? In die Hose. Und das war denen dann auch egal? Das war denen egal. Mhm. Das war alles egal. Und es lief immer wieder darauf hinaus, auch wenn sie dann zurückkamen zu dir, dass sie dich ausgepeitscht haben oder... Genau, immer das gleiche Spiel, jede. Haben sie dich, würdest du so weit gehen? Das ist bei einem Mann natürlich immer sehr schwer zu sagen, aber hast du dich vergewaltigt gefühlt? Also ich muss sagen, in gewissem Maße hat es mir auch Spaß gemacht. Mhm. Ah ja. Dass ich jetzt da lag und diese beiden Frauen mich halt so... Mhm. So unter Kontrolle hatten. Wie löste sich denn diese ganze Situation dann auf, nach diesen 24 Stunden? Ja, die Situation löste sich auf, dass sie auf einmal verschwunden waren. Ohne dich vorher losgebunden zu haben? Ohne mich vorher losgebunden zu haben, genau. Und wer hat dich dann losgebunden? Also der Schlüssel, der lag die ganze Zeit auf dem Nachttisch neben mir. Mhm. Ich konnte durch diese Handschellen, die ich an den Handgelenken hatte, hatte ich keine Chance, diesen Schlüssel irgendwie auch nur im Geringsten zu erreichen. Mhm. Und einen Tag später, also wie gesagt, am nächsten Morgen, kam die Reinmachfrau rein. Im Moment, dann hast du nochmal eine Nacht da gelegen, quasi? Hab ich, genau, ganz gut. Und dann hatte ich eine Reinmacherin, eine Putzfrau entdeckt. Mhm. Wie du da lagst in all dem, was da mit dir passiert war. Und richtig. Es war kein schöner Anblick, es roch sicherlich nicht, war alles sehr angenehm. Ja, war auch eine mehr als peinliche Situation, möchte ich sagen. Und was ist dann geschehen? Hat die Polizei gerufen oder einen Krankenwagen? Wir haben darüber geredet, die Polizei zu holen, aber letztendlich habe ich gesagt, lass es sein. Mhm. Ich gucke, ob ich die beiden Frauen selber finde, mit denen darüber rede, was sie gemacht haben. Naja, mit denen darüber reden ist gut. Ja, hör mal, wenn du da liegst, auch noch, als sie dann abgehauen sind, du erzählst das mit so einer Gelassenheit, ich glaube, ich wäre in eine unglaubliche Panik geraten. Man liegt hallo? Ja, ein Störer in der Leitung. Man liegt da gefesselt auf dem Bett und weiß gar nicht, wann und ob überhaupt jemand mal kommt. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, letztendlich, wie es sich alles aufgeklärt hat, muss ich sagen, war es gar nicht so schlimm. Also in der Situation jetzt selber war es krass. Für einige gewisse Augenblicke hin habe ich mir auch gedacht, was machen die, was können die beiden Frauen alles mit dir machen? Ne? Da ist jetzt was mit dir geschehen, was so gar nicht geplant war. Richtig, weil ich hatte mir das alles ganz anders vorgestellt. Verstehe, und du hast aber währenddessen dann so gemerkt, oder auch im Nachhinein, das ist so ambivalent, das ist irgendwo grauenhaft, aber irgendwo stehe ich auch drauf. Das heißt, deshalb wirst du die Frauen wahrscheinlich auch nicht anzeigen. Nee, das auf keinen Fall. Mhm. Würdest du denn nicht unter Umständen auf so etwas nochmal einlassen wollen? Also letztendlich hat es mir Spaß gemacht. Mhm. Aber du erzählst das, du hast das die ganze Zeit mit so einer Stimme erzählt, dass ich gerade am Anfang auch dachte, jetzt kommt etwas ganz Schlimmes, worunter er ganz, ganz extrem leidet. Nee, das Krasse ist ja, ich kannte sowas vorher halt in geringem Maße, aber nicht so, wie es mir in diesem Fall widerfahren ist. Mhm. Und ich muss sagen, so wie es mir da widerfahren ist, da habe ich schon diesen gewissen Kick irgendwo gekriegt. Ja, ja, deswegen sag ich ja, du erzählst das aber mit einer Stimme, als wäre etwas Dramatisches, Schlimmes auch passiert. Halt, ist mir jetzt irgendwie was durch Zufall passiert, was ich vorher nie für möglich gehalten habe, dass mir sowas passiert. Und dass ich aus diesem Vorfall, den ich gar nicht so eingeplant hatte, dass ich da eine gewisse Lust... Ach so, das verwirrt einen natürlich auch dann, ne? Das hat mich sehr verwirrt. Ja, verstehe. Dass ich auch so gut im Endeffekt damit umgehen kann. Ja. Dass ich jetzt sagen kann, irgendwie so, ja, war zwar krass, aber im Endeffekt habe ich meinen Nutzen gezogen, dass ich mein Leben irgendwo bereichert hat daran. Ja. Aber Sven, wo du gerade das Stichwort Leben sagst, gab es da mal Momente, wo du sogar Angst um dein Leben gehabt hast? Da in diesem Moment jetzt? Mit den beiden Frauen. Ja, während du die ganze Zeit da gefesselt lagst. Angst um mein Leben, das ist eine schwere Frage. Also Angst um mein Leben hatte ich nicht direkt, weil ich habe die beiden Frauen so eingeschätzt, dass sie zwar krass drauf sind jetzt, ne? Aber dich nicht umgehen. Aber dass sie mich jetzt nicht irgendwie so, dass sie nicht nach meinem Leben trachten irgendwo. Also das ist schon eine verrückte Geschichte, die du da erzählst und die du erlebt hast. Also wirklich. Würde und ich kann auch verstehen, dass einen das in Verwirrung bringt, dass man, wenn so etwas Hartes passiert ist, hinterher das sogar irgendwo noch ein bisschen gut findet, ne? Und das ist in deinem Fall ja so. Ja, das wundert mich auch selber, weil ich auch eigentlich nicht so der gewalttätige Typ bin irgendwo. Wirst du irgendwann nochmal auf eine Anzeige reagieren? Das ist eine gute Frage, Domian. Ich glaube nicht. Glaubst du? Ich glaube nicht. Wenn, dann werde ich selber inserieren, also in diesem Maße, dass ich auch sowas abfahre, ob sich da irgendwelche Frauen drauf melden. Aber dass ich jetzt nochmal auf sowas Ungewisses antworten werde, bestimmt nicht. Also Sven, bevor wir jetzt noch den nächsten Rappler in der Leitung haben, das ist irgendeine Störung zwischen uns beiden. Ja, von hier vom Handy aus, weil ich selber unterwegs bin. Würde ich sagen, das werden wir Schluss machen. Ich wollte auf jeden Fall gerne mal mit dir über dieses Thema sprechen und auch deine Meinung zu erfahren. Naja, die Meinung, da gibt es eigentlich so gar keine Meinung zu haben. Ja. Ne? Ist halt wirklich eine recht krasse Geschichte. Ja, ich wollte es auf jeden Fall gerne mal loswerden. Du hast es losgeworden, du bist es losgeworden und ich hoffe, du ziehst für dich deine Konsequenzen auch daraus, wie immer die auch sein mögen. Ich wünsche dir alles Gute, Sven. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Und mach weiter so, wie du bis jetzt weitergemacht hast. Wir bemühen uns sehr. Ja, tschüss. Halt den Ball flach, ne? Bis dann. Ciao. Ciao. Von zwei Frauen in der Eifel 36 Stunden festgehalten. Also wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, wenn ihr mich anrufen wollt, das hier ist die Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer unter 0800 5678 110. Stefan ist jetzt dran. Stefan ist, wie alt ist er? 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Oh, die Leitungen sind heute alle bravourös. Auch so schlecht wieder? Auch ein Handyanrufer, ne? Nein. Nee. Normales Telefon, ja. Na wunderbar. Nee, es stabilisiert sich auch gerade. Stefan, was ist dein Thema? Ja, ich habe also seit längerem so ein bisschen die Fantasie. Ich wollte dich auch schon mal auf Google anrufen, aber du warst ja wohl eine Weile im Urlaub, sage ich mal so. Ja, so war es, ja. Dass ich eine Fantasie verwirklichen möchte, aber eigentlich auch wieder nicht. Also irgendwo habe ich auch die Hoffnung, dass du mir das ausredest irgendwie, weil ich habe halt die Fantasie und möchte eine Frau in einem großen seidenen Bett, sage ich mal so und so weiter, die ein schönes langes wallendes Seidenkleid tragen soll, also dazu bewegen, ihren Natursekt, hinein zu entleeren und da Einführung von zärtlichen Küssen von mir und etc. und Schlageinheiten und und hab da auch schon mal eine professionelle, weil ich sag mal so, auf normalen Wege werde ich wohl keine finden, die das also in der Art und Weise dann eben halt macht oder so. Aber es ist ja schon eine komische Fantasie, es muss in einem großen Seidenbett sein und die Frau muss auch ein Seidenkleid tragen. Ja, ein langes seidenes Kleid, ja. Ja, ja. Würde ich alles zur Verfügung stellen, also, und ich habe auch dann schon eine Professionelle. Also, wenn wir das hier schon so besprechen, müssen wir das auch ganz klar erklären. Also, du möchtest diese Frau anpinkeln, oder sie soll dich anpinkeln? Nee, ich nicht. Wie soll das machen? Natursekt, ja. Ja. Von meiner Seite gar nicht. Ich will passiv bleiben. Und sie soll währenddessen angezogen sein? Ja, richtig. Mit einem langen, schönen Seidenen. Aber, ich bin eine Prinzessin, möchte ich sie da sagen. Was für eine kuriose, abgefahrene Fantasie. Ne? Ja, die hat sich auch irgendwo so ein bisschen entwickelt. Und was möchtest du dann währenddessen tun? Daneben sitzen und zugucken, oder was? Nee, ich möchte sie also schon irgendwo genaue Vorstellungen habe ich nicht, also irgendwie mit so Zeitlichkeiten oder so verwöhnen. Vielleicht geht man auch weiter und schläft sogar miteinander oder was weiß ich. Mhm. Und, oder aber es muss diese märchenhafte Komponente sein, ne? Mit dem Seidengewand und mit dem Seidenbett. Ja, so, mhm. So ungefähr wie, was weiß ich, ja, irgendwo so, naja, sie ist dann meine Prinzessin und mhm. So. Echt? Ne? So, wobei natürlich jetzt diese Komponente mit dem Natursekt und so natürlich, sag ich mal so, eine Sache ist so, kennst du dieses vom guten und bösen Mädchen? Nee. Dieses vom guten und bösen Mädchen, nee, kenne ich nicht. Ja, das ist so, man sagt mal, also Psychologen sagen das manchmal, nicht? Also wenn jetzt Mädchen irgendwann, die werden halt eine Regel, weiß nicht, also okay, so dann sagen manchmal, also die werden, wenn ein Mädchen halt, die werden früh sauber, sag ich mal so, mhm. Nicht? Während die Jungs vielleicht ein bisschen länger Probleme haben und da kommt es also vielleicht mal vor, dass sie in einem pubertären Alter, sag ich mal so, plötzlich wieder anfangen und dann nach links so. Okay, jetzt lassen wir mal die Erklärung weg. Es ist eine sehr abgefahrene Fantasie und eine sehr abgefahrene Vorstellung, die du wahrscheinlich so nur in einem professionellen Kreis dir verwirklichen lassen kannst. Bis du auf eine Frau triffst, wo das alles so zu machen sein wird, wirst du vielleicht alt und grau drüber. Wenn du schon auf so etwas stehst, warum gehst du dann nicht wirklich in das professionelle Milieu? Ja, war ich ja. Das habe ich ja gemacht, ich habe mich erkundigt. Mhm. Und habe auch eine getroffen, die das also dann machen würde und so, nicht? Obwohl ich eigentlich gehofft habe, sie würde sich darüber empören und würde halt, also... Also du hast diese Frau gefragt, ob sie das machen, das ist eine professionelle Liebesdienerin, und du hast sie gefragt, ob sie das so für dich inszenieren würde. Ja, ja. Ja, und macht sie so, macht sie? Ja, sie würde es machen, ja. Ja, dann mach es doch. Und ich nie. Das ist eben halt dann die halt so wieder die andere Seite, die riesigen, die ich dann so eben halt, die ist eine Weltfremde und so, man sagt ja auch so mit Krankheiten und etc., nicht? Und wie lässt sich das dann irgendwo, verstehst du das? Verstehe ich so nicht. Also du kannst dich gegen wenn du zu einer professionellen Frau gehst, kannst du dich gegen Krankheiten schützen. Und wenn du so eine komische Fantasie, eine seltsame Fantasie ausleben möchtest, so wie du sie gerade beschrieben hast, besteht ja gar nicht so eine ganz große Gefahr der Ansteckung durch irgendetwas. Ja, aber da wäre natürlich, sage ich mal so, im weitesten Sinne, nicht im eigentlichen Sinne jetzt so zu verstehen, sondern nur im weitesten Sinne, also jetzt halt so sozusagen gewissermaßen Körperflüssigkeiten ausgetauscht und da man jetzt... Da musst du natürlich dann aufpassen und dieses muss alles erstmal geregelt werden. Aber das ist dann in dem Moment natürlich schwierig. Verstehst du, wo ich drauf hinaus will? In dem Moment, wo es um so große Mengen, in Anführungsstrichen, aber Stefan, ich würde mal sagen, das ist aber irgendwie jetzt ein seltsames Problem. Ja. Also wenn du da Bedenken hast, dass du dich nicht optimal schützen kannst, dann lass es sein, was reden wir da lange drüber? Und wenn du dich richtig schützen kannst, dann mach es halt. Und realisiere diese Fantasie mit deiner professionellen Dame. Was gibt's da zu erzählen, zu reden? Ja, und das steht dann ja nachher auch noch der Suchtfaktor, nicht? Also auf der einen Seite, also wenn ich es durchziehe, welche Gefahren des eines gewissen Suchtpersonals... Wenn man einmal mal so eine Fantasie lebt, weiß ich nicht, ob man gleich in möglicherweise. Ja, aber wenn du selbst schon solche Bedenken hast, solche Zögerlichkeiten hast, dann lass es doch sein, Mensch. Denn es gibt genügend Fantasien, die wir alle im Kopf haben, auch im sexuellen Bereich, die wir nie leben. Und es ist auch okay so, dass man die nie lebt. Und man kann gut auch mit der Fantasie dann auskommen. Dann belass es doch dabei, dass es deine Fantasie ist. Mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen, Stefan. Also, wie gesagt, also wenn die Vorsichtsmaßnahmen da zu groß für dich sind, oder wenn die Sorge zu groß ist, lass es einfach sein. Hm? Okay. Naja, also du denkst also so im privaten Bereich oder so über Anzeigen oder so, da hat man dann normalerweise so bei solchen extremen Fantasien wahrscheinlich sowieso dann keine Chance. Also ich sage gleich so mit Kasia und so Kram, nicht, das ja auch gibt und auch mit Gewalt und so, da habe ich also nichts. Okay, also ich würde es an deiner Stelle, um es jetzt zu beenden, würde ich es sein lassen, wenn ich da wirklich mit solchen zwiespältigen Gefühlen ranginge. Okay, in diesem Sinne, Stefan, mach's gut. Tschüss. Tobias ist dran und Tobias ist 19 Jahre. Schönen guten Morgen. Tobias ist nicht mehr dran. Dann machen wir weiter mit André und André ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. André. Ja, ich habe ein kleines Problem mit meinen Eltern. Und zwar habe ich in meinem ganzen Leben ca. 3,5 Jahre mit meinen Eltern zusammen gewohnt. 3,5 Jahre? Ja, also 3 Jahre, als ich geboren bin oder seitdem ich geboren bin. Und bin ich ins Heim gekommen. Und mit 14 bin ich halt wieder zu meiner Mutter gekommen. So, und ja, dann habe ich da halt ein halbes Jahr gewohnt. Und dann kamen da so Gerüchte auf, dass ich irgendwie sexuelle Bedürfnisse habe an kleinen Kindern von meiner Mutter aus. Moment, ja. Wie, du hast, verstehe ich nicht, du hast sexuelle Bedürfnisse von deiner Mutter, verstehe ich nicht. Wie? Nein, also meine Mutter hat über mich gesagt, dass ich sexuelle Bedürfnisse habe an kleinen Kindern. Ach so. Ja, also ich sollte da meine Pflegeschwester sexuell missbraucht haben und solche Geschichten. Wie alt warst du da? 14. Da warst du 14? Also knapp 14, ja. Deine Mutter das dir unterstellt. Wie kam sie auf die Unterstellung? Ja, also es lief nicht so ganz gut, wie sie sich das vorgestellt hat, dass ich da bei ihr wieder wohne. Also sie kam nicht mit mir zurecht, ich kam nicht mit ihr zurecht und ja, das war alles nicht so das Wahre. So, dann hat meine Mutter meinen Vater angerufen und hat nachgefragt, ob das dann so stimmt, weil mein Vater, als ich im Heim gewohnt hatte, so Kontakt über den Heimleiter hatte von mir. So, und ja, dann war das so, dann hat mein Vater zurückgerufen und sagte, ja, ja, das stimmt alles und ja, dann bin ich da halt aufgezogen und seitdem setzte mir das halt vor. Moment. Das ist also wahnsinnig. Der Vater hat gesagt, das stimmt alles. Ja, ja. Der Vater hat gesagt, ja, hier der André, der vergeht sich an kleinen Kindern. Wie konnte er das denn begründen oder wie kam er darauf? Ja, ich weiß es nicht. Also mein Vater hatte gesagt, dass er früher an den Heim angerufen hat, wo ich gewohnt hatte. Und die hatten das alles bestätigt. Dann zur Rückbestätigung, dass ich da irgendwie einen Schutz hatte, wollte ich dann bei meiner Mutter im Heim anrufen und fragen, ob er denn da angerufen hatte. Das stimmte alles nicht. Also da ist nicht ein Anruf reingegangen und so. Ja, aber meine Mutter hat es halt nicht geglaubt. Ja, da warst du 14 Jahre alt. Was geschah dann danach, nach diesen doch sehr schwerwiegenden Vorwürfen? Ja, also danach dachte ich eigentlich, dass ich das alles gelegt habe, als ich da ausgezogen bin. Also dann bin ich wieder ins Heim gekommen mit 14. Und wie schon gesagt, ich habe gehofft, dass sich das dann alles legt, bloß dann hörte ich über Bekannte und Verwandte und so, das heißt Verwandte zu Verwandten hatte ich keinen Kontakt, also zu Bekannte von mir, die meine Mutter halt auch kannte, dass sie das immer noch erzählt. So, dann gingen da so die Geschichten über das Jugendamt und so, also habe ich das da versucht, dass die da mal mit aufhört und so, also hat mit Gericht gedroht und sowas alles und es hat auch nichts gebracht. Also sie war auch überhaupt nicht zum Gespräch bereit. Also ich frage dich jetzt, da war überhaupt nie irgendwas vorgefallen? Nein, überhaupt nicht. Also ganz bestimmt. Es war eine ganz bösartige Unterstellung deiner Mutter und auch deines Vaters. Und auch meines Vaters, ja. Ja. Also ich war auch bei Sonja in der Talkshow vor 2 Wochen, um da mal so einige Sachen festzustellen. Ja, und das Endresultat war, dass irgendwie halt Morddrohungen aufgestellt hatte. Also mein Vater jetzt. Ist ja eine ganze Menge Zeit vergangen. Du bist jetzt 20 Jahre alt und die halten diese Vorwürfe, deine Eltern halten die Vorwürfe heute immer noch aufrecht. Ja, ja. Haben sie denn in irgendeiner Weise irgendeinen Beweis, irgendetwas in der Hand gegen dich? Nein. Also mein Vater sagte auch in dieser Talkshow, weil ich hatte bisher noch nicht mit ihm geredet oder nicht die Möglichkeit mit ihm zu reden, weil er halt, wie schon gesagt, nicht zum Gespräch bereit ist. Und ich wollte halt noch was klarstellen und er hat gesagt, dass sie das halt schwarz auf weiß haben, dass die Person, die ich da missbraucht haben sollte, dass die da was hat. Also dass sie da irgendwelche Schäden davon getragen hat oder so. Ja, dann habe ich gefragt, ja, wo ist denn das Schreiben? Ja, und darauf haben die dann gesagt, ja, das ist bei deiner Mutter. Also meine Mutter ist nicht mit in die Talkshow reingekommen. Ich sage, ja Mensch, ihr seid ja hier stellvertretend für meine Mutter, dann müsst ihr das ja haben. Ja, wie schon gesagt, und darauf wurden die halt ziemlich aggressiv. Wer ist denn ihr? Also mein Stiefvater war auch mit dabei. Ja, wer denn noch? Mein Vater, mein Stiefvater der und Vater ich. Vater und Stiefvater. Wie hieß denn das Thema in der Talkshow? Das Thema der Talkshow hieß, Eltern mischen sich ein. Nun, ist das ja nicht irgendeine Kleinigkeit. Damit kann man einen Menschen ja wirklich kaputt machen. Mhm. Man kann auch einen jungen Menschen damit kaputt machen, ja, wenn nichts an diesen Vorhaltungen ist. Hast du denn Kontakt mit einem Rechtsanwalt? Nee, also kann ich mir aus finanziellen Gründen nicht erlauben. Mhm. Nun gut, es gibt aber auch Möglichkeiten für Leute, die nicht viel Geld haben, sich einen Rechtsbeistand zu holen und auch Anzeige wegen, ich weiß nicht, über Nachrede oder wie man das nennt, oder ich fällt mir gerade das Wort nicht ein, wenn man jemanden... Mordruf oder Rufmord. Rufmord, ganz genau, ja, genau. Da müsstest du doch eigentlich irgendwas in die Wege leiten. Ja, ich weiß nicht, also ich habe da mit dem Psychologen auch von dieser Show geredet und er sagte, oder ich habe ihn gefragt, was man am besten machen sollte. Er sagte zu mir, dass ich mich halt in therapeutische Behandlung gebe, dass ich halt nicht noch mehr Schäden davontrage, also psychische Schäden jetzt. Und am besten diese ganze Geschichte oder durch diese Therapeutin dann versucht, das Thema zu verarbeiten, also auf gut Deutsch gesagt wegzustecken. Mhm. Aber ist es vielleicht nicht nur ein psychologisches Problem, sondern auch ein mittlerweile ein juristisches Problem? Mhm. Was meinst du denn, was deine Eltern und der Stiefvater, das sind ja nun drei erwachsene Menschen, was treibt die denn an, dich, den Jungen, der jetzt mittlerweile 20 Jahre alt ist, so zu beschuldigen und so zu belasten? Warum? Ja, ich verstehe das auch nicht, Domian. Also der einzigste Mensch aus der Familie, mit dem ich Kontakt habe, das ist meine Schwester. Seit 4 Wochen habe ich jetzt Kontakt mit der. Und ich habe die gefragt, warum und wie und was. Und sie sagte, keine Ahnung, sie weiß nicht, was da vorgefallen ist. Sie hat da auch einige Gerüchte gehört, wo sie allerdings nichts drauf Wert legt. Aber sie weiß es auch nicht. Also keine Ahnung. Wir halten aber nochmal fest, das ist ja sehr wichtig, gerade auch in dieser Thematik, dass es keinerlei Beweise gibt. Nee. Es gibt keine Indizien, gar nichts liegt vor. Es ist alles nur verbal, es wird alles nur geäußert, es sind nur Beschuldigungen, die einfach immer und immer wieder in den Raum gestellt werden. Ja. Also es wurde auch gefragt, warum die mich denn nicht anzeigen, also mein Vater oder mein Stiefvater jetzt. Da hieß es, weil er zu großmütig ist, also zu gutmütig und zu ein großes Herz hat. Mhm. Ich meine, es ging ja da um meine Stiefschwester, die ich da missbraucht haben sollte. Wie alt ist die denn mittlerweile? Die ist jetzt, lass mich lügen, 13, 14 ungefähr. Mhm. Also wie schon gesagt, ich habe zur ganzen Familie überhaupt keinen Kontakt. Es ist natürlich auch schon bezeichnend, wenn die Eltern oder wenn der Stiefvater dich nicht anzeigt, ne? Ja, also wie schon gesagt, er hat in der Talkshow gesagt, er ist zu gutmütig. So, nun stehst du da in diesem Dilemma. Mhm. Wie weit wohnst du denn von denen allen auseinander? 2,5 Kilometer. 2,5 Kilometer. Mhm. Wie kann man denn überhaupt in so einer auch dann geografischen Nähe, kann man da leben miteinander? Also ich habe ernsthaft Probleme damit. Und wie schon gesagt, also die Morddrohung von meinem Vater, die nehme ich auch ernst. Also ich habe jetzt auch eine Woche bei einem Bekannten geschlafen, aus Sicherheitsgründen einfach. Und ja, also ich weiß es auch nicht. Also was machst du denn beruflich? Oder gehst du noch zur Schule? Oder was machst du? Nee, ich arbeite in der Gastronomie. Mhm. Wäre das denn für dich keine Lösung, also um zumindest etwas Abstand von diesem Dilemma zu bekommen? Dass ja, du, dass ich habe jetzt in der Zukunft vor, mit einem Bekannten nach Bayern zu ziehen. Mhm. Also das ist, denke ich mal, genug weit weg, um den ganzen Schlafwandel auf den Weg zu gehen. Hast du denn eine psychologische Betreuung, eine psychologische Hilfe? Ich wollte das jetzt anstreben. Ich habe da auch was über das Internet gefunden hier in Kiel. Bloß die ist im Moment im Urlaub. So für 3 Wochen. Darf ich dir denn anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Wochen jetzt redest? Ja, gerne. Also gerne. Dass du zumindest von der Seite vielleicht noch ein paar Tipps von uns bekommst. Was das Juristische anbelangt, können wir dir keine Tipps geben. Mhm. Aber zu bedenken wäre, das finde ich schon, wenn man so kaputt gemacht wird von anderen Menschen, dass man sich zumindest zur Wehr setzt. Ne? Mhm. Und sie machen es ja auch in aller Öffentlichkeit, wenn sie sogar in einer Talkshow aufgetreten sind. Ja, bloß, das kam ja von mir, ne? Ja gut, aber sie waren ja mit dir zusammen in der Talkshow und haben doch die Vorwürfe geäußert. Ne? Ja genau, also wie schon gesagt, die äußern nur so eine Vorwürfe, aber letztendlich machen tun sie nichts. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du eine Tochter hättest oder so, oder einen Sohn oder wie auch immer, wenn der sexuell missbraucht wird, also dann machst du doch keinen Rufmord. Mhm. Ich meine, da zeigt man sofort an, natürlich. Ja, eben, da setzt sich doch auch zu sehr. Und wenn du darauf angesprochen wirst, Mensch, warum hast du denn vor 6 Jahren schon nicht gehandelt, ne? Aus gutem Willen, ich weiß nicht. Und da muss man wirklich ein großes Herz haben. André, wir machen das jetzt so, du legst auf und die Annette ruft dich gleich an, das war die Psychologin heute. Und ich wünsche dir ein gutes Gelingen, dass du da rauskommst aus diesem ganzen Schlamm, Das klingt ja wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Ja, ja. Alles Gute, leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, vielen Dank, Domian. Tschüss. 1.30 Uhr und 50 Sekunden und jetzt machen wir ein kleines Päuschen. Und 50 Sekunden ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Und wenn ihr euch mit mir hier unterhalten wollt, hier in der Sendung, dann könnt ihr mich anrufen. Das hier ist unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 567 8111 und die Faxnummer lautet 0800 567 8110. Als nächsten begrüße ich ganz herzlich den Stefan und Stefan ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Stefan. Stefan, hallo? Hallo. Ja, da haben wir ihn. Grüße dich. Ich grüße dich auch. Was ist dein Thema, Stefan? Ja, mein Thema ist, es handelt sich darum, also das fällt mir jetzt nicht gerade leicht. Also es kostet schon einige an Überwindungskraft. Ja. Also es geht darum, meine Freundin wurde am letzten Sonntag, also am Wochenende, wurde sie vergewaltigt von einem Arbeitskollegen von mir, der mit mir also auf Arbeit ist, den ich dort auch kennengelernt habe. Mhm. Also es ging darum, meine Freundin hatte die Idee, wir wollten zelten gehen. Ja. So, dann haben wir halt gesagt, ja, können wir gerne machen. Sie wollte allerdings mit mir alleine zelten gehen. Da hatte ich zu ihr gesagt, nee, alleine zelten ist nicht so gerade so toll. Wäre besser, wenn da noch ein paar mitkommen. Mhm. Dann meinte sie, ja, schlag du welche vor. Dann habe ich halt den Arbeitskollegen vorgeschlagen. Mhm. Dann habe ich den anderen Tag auch gefragt, ob der mitkommen möchte. Und daraufhin hat er gesagt, ja, wenn du dann noch eine Kollegin da holst, dann ist das kein Thema. Mhm. Weil ich hab keine Lust, dass ihr beide dann irgendwie da mit euch beiden beschäftigt seid und ich sitze dann da wie blöd rum. Mhm. Und ich gesagt, alles klar, ich denke mal, das wird kein Problem sein. Mhm. Und dann habe ich das auch zusammengekriegt, alles, die ganzen Leute, und dann sind wir halt Samstag nachmittags sind wir losgegangen. Also seid ihr dann zu viert gegangen oder war noch mehr dabei? Zu viert sind wir losgegangen. Ja. Also wir hatten Zelt, Schlafsäcke, Matratzen, alles dabei, auch. Wir haben extra für 70 Mark haben wir eingekauft, verschiedene Sachen, also Chips, Bier und ein bisschen Schnaps, halt alles so, was man halt zum Zelten braucht, ein paar Würstchen zum Grillen, also ja, dann sind wir halt los und das Haus so eine einsame Wiese, wir haben keinen Bauern gefragt, ob wir da zelten dürfen, gar nichts, ja, dann haben wir halt so unser Zelt aufgebaut. Ja. Der Samstag, der lief alles noch recht ruhig, also wir haben laut Musik gehört, wir haben uns gegenseitig Stimmung gemacht, wir haben viel gelacht, wir haben gegrillt, dann haben wir Würstchen gegessen, also dann haben wir Bierchen getrunken. Nun, dann halt sind wir nachts eingeschlafen und morgens ging das halt los. Dann hatte meine Freundin halt die Idee, von wegen Gruppensex machen. Das hat sie allerdings nur aus Spaß gesagt, halt so zum Gaudi. Sie hat gesagt, wie sieht's aus? Ich habe jetzt voll Bock auf Gruppensex. Habt ihr nicht da auch Lust zu? Mhm. Also ihr habt alle in einem Zelt geschlafen, ne? Wir haben alle in einem Zelt geschlafen. Und das hat sie morgens gesagt mit dem Gruppensex? Also nachdem wir aufgestanden sind, haben wir uns erstmal die Restbestände von dem Alkohol, haben wir erstmal leer gemacht. Mhm. Und danach kam sie auf die Schnapsidee, halt mal einfach zu gucken, was die anderen sagen, halt mal auf die Idee, ja, von wegen Gruppensex. Mhm. So, und daraufhin war die Kollegin von meiner Freundin halt sehr bedient, die allerdings auch meine Kollegin ist, war halt sehr gekränkt darüber und ist aus dem Zelt rausgegangen. Mhm. Und daraufhin bin ich kurze Zeit später gleich direkt hinterher gegangen. Mhm. Und halt in der Zeit hat meine Freundin mir erzählt, müsste das passiert sein, wo mein Arbeitskollege sich halt für sie hergemacht hat. Ja, Stefan, aber ein Zelt hatte nun extrem dünne Wände. Und ihr wart ja sicher nicht weit weggegangen, sondern standet irgendwie draußen im Vorbereich des Zeltes. Ja, stimmt, ja, wir waren circa 200 Meter entfernt vom Zelt. Aber meine Freundin hat auch erzählt, sie hatte irgendwie Angst, sie konnte irgendwie nicht schreien, gar nichts, sondern sie lachte wie regungslos. Also sie hatte auch Angst, weil er hat ihr auch gedroht, wenn du das nicht machst, dann hau ich dir vor die Fresse und ich mach dir deine Beziehung mit dem Seppel, weil die nennen mich alle Seppel, mach ich dir die Beziehung mit dem Seppel kaputt. Aber und trotzdem ist es ganz komisch, du warst ja nur, ihr beide wart ja nur in greifbarer Nähe. Und durch ein Zelt geht ja nur jeder Schall durch. Sie hätte ja nur einen Piepton von sich geben müssen und du hättest das gehört und das andere Mädchen auch in ihr wäre zurückgegangen. Ja, ich weiß nicht, von 200 Metern Entfernung, ob wenn man dann Piepton aus dem Zelt macht, ich weiß nicht, ob man da was hört. Glaubst du deiner Freundin, dass es wirklich so passiert ist oder bist du auch misstrauisch, dass da irgendeine Lügengeschichte ist? Nein, ich glaube das voll und ganz, weil ich denke mal nicht, dass sie mich anlügen würde. Aber wie ging es denn dann? Da muss es danach ja irgendwann, dann seid ihr zurückgekommen und wie war die Stimmung dann? Ja, also ich bin dann zurückgekommen und da halt durch, weil ich hatte mich an dem Abend halt erkältet, weil das so gegossen hat draußen. Und dadurch hatte ich ziemlich dollen Husten und dann habe ich halt mehrmals gehustet. Und dadurch hat meine Freundin mir erzählt, dass er ganz schnell von ihr runtergegangen und hat gesagt, zieh deine Hose an mir, weil sie hatte keine Unterwäsche runter und gar nichts. Dann hat er halt zu mir gesagt, zieh deine Hose an und tu so. Und wenn du nicht sagst, dass das alles anders gewesen ist, sondern dass du mich verführt hast, dann hau ich dir auch die Fresse und dann mach ich dein Leben kaputt. Und du wirst schon sehen, was das hat er in deiner Anwesenheit gesagt? Nein, das hat er ihr gesagt. So hat sie mir das erzählt. Na, ich meine ja, wie die Stimmung so war, als du dann zurückkamst. Ja, als ich dann zurückkam, halt ging das Vorzelt auf und meine Freundin kam raus und halt der Blick, allein der Blick von meiner Freundin, also der Gesichtsausdruck und so habe ich meine Freundin noch nie erlebt. Also das war sowas von komisch und von da an wusste ich sofort, da ist irgendwas verkehrt gelaufen. Wie ist denn die Situation jetzt heute? Heute ist gerade mal eine Woche vergangen und es ist komisch noch. Also wenn ich irgendwie zu ihr kommen will und sie in den Arm nehmen, dann stößt sie mich manchmal weg. Auch so ist alles ganz anders, alles total beschissen. Also der hat ziemlich viel kaputt gemacht. Du hast mit dem aber nicht geredet bisher darüber. Du nicht? Nein, dann haben wir uns halt geeinigt, weil ich halt wirklich gedacht habe, meine Freundin wäre mir fremdgegangen, weil sie sollte ihm das ja so erzählen. Dann bin ich auch durchgedreht und bin weggerannt, weil ich sie halt so sehr liebe und bin dann halt weggerannt und all so eine Faxen habe ich gemacht. Und in der haben wir uns halt geeinigt, dass wir halt uns gegenseitig alle nochmal eine Chance geben. Dann habe ich halt gesagt, okay, dann gebe ich dann noch eine Chance. Und dann habe ich mich krank schreiben lassen für 3 Tage. Das war bis Mittwoch. Und dann wir haben aber vorher abgemacht, dass das alles unter uns bleibt. Wie jetzt im Moment ihr gegenseitig eine Chance geben. Das heißt, nachdem du das wusstest, hast du mit dem Mann auch, ihr habt vereinbart, ihr gebt euch gegenseitig eine Chance? Ja. Nee, also ich habe gesagt, ich gebe meiner Freundin nochmal eine Chance. Und der Martin hat halt gesagt, okay, Sippel, es tut mir leid. Es kommt nie wieder vor, das verspreche ich dir und das schwöre ich den Nacken in der Hand. Ach so, er hat das auch quasi auch vor dir zugegeben, dass er das gemacht hat. Nein, dass er das gemacht hat, hat er nicht, sondern dass er das dann zugegeben hat, dass sie ihn verführt hat. Ja. Also er hat es ausgelegt, dass sie ihn verführt hat. Verstehe. Was allerdings ein ganz anderes. So, jetzt ist natürlich das Problem, dass es deiner Freundin schlecht geht. Ja, aber mir auch. Und dir auch, na gut, aber deine Freundin geht es natürlich schlechter, als es dir geht, weil die hat ja nur etwas dann ertragen müssen. Ja. Und die Frage ist jetzt, was machen wir mit deiner Freundin? Wie kann man ihr helfen? Ne, das hier ist die entscheidende Frage. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt auch schon, also ich bin mit ihr gemeinsam losgegangen. Wir haben jetzt auch einen Termin für nächste Woche Freitag um 10:45 haben wir einen Termin beim Neurologen. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ich habe heute Abend eine Frau hier sitzen, eine Psychologin, dass du mit der Annette, sie hat wahrscheinlich unser Gespräch jetzt gerade auch mitgehört, dich noch ein bisschen eingehender unterhältst. Und dann wird die Annette dir noch einige Tipps geben, was deine Freundin jetzt am besten tun sollte und was das Klügste wäre. Ja, sollen wir mal das so machen, Stefan? Ja, das wäre nicht schlecht. Und dann kann sie dir vielleicht auch noch ein paar Sachen sagen, Stefan. Ja, und das, was ich dann halt noch gemacht habe, ist, dann habe ich ihn aus Wut oder aus Effekt, habe ich ihm dann halt einfach die Nase gegeben, weil es halt alles so passiert ist. Und jetzt habe ich irgendwie Angst, dass ich eine Anzeige kriege oder dass ich in den Knast dafür wandere, weil ich halt auch nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt habe. Also eine verzückte Situation. Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich oder sobald als möglich in den nächsten Minuten zurück, okay? Alles klar. Ich bedanke mich bei dir, Domian. Ja. Ne? Schöne Grüße an deine Freunde. Tschüss. Jetzt ist Sophia da. Und Sophia ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Sophia, was ist dein Thema? Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll. Oh. Sag mal einfach Stichwort, dann gucken wir mal weiter. Stichwort. Ich habe mit meiner besten Freundin schon geschlafen. Mit deiner besten Freundin? Mhm. Wie alt ist deine beste Freundin? 17. Wie lange bist du mit ihr schon befreundet? 6,5 Jahre. Wie viel? 6,5 Jahre. 6,5 Jahre. Mhm. Wie kam es denn dazu? Ja, wir hatten letzten Samstag einen Videoabend gemacht. Mhm. Und dann waren auch Freunde von uns gekommen, mein Freund war auch da. Ja, und dann sind wir alle hinterher gegangen, wir haben auch alle getrunken. Und dann habe ich hinterher bei meiner Freundin geschlafen. Mhm. Ja, und dann kam das dazu. Naja, sowas kommt ja nicht ganz einfach. Da muss ja, einer muss ja damit anfangen. Kannst du dich erinnern, wer den ersten Schritt getan hat? Ja, meine Freundin. Deine Freundin? Meine Freundin. Hat dich das in dem Moment, ihr wart alle ein bisschen angezwitschert, ne? Gehe ich nur von aus. Aber nicht völlig betrunken, ne? Nee, nicht völlig betrunken. Mhm. Kannst du dich erinnern an dein erstes Gefühl, als du merktest, Mann, das geht jetzt über eine freundschaftliche Berührung hinaus? Oh, das finde ich schlimm. Schlimm war das? Schlimm. Mhm. Und warum hast du dann mitgemacht? Da weiß ich nicht. Oh, vielleicht aus Neugier, ich weiß wirklich nicht. Also da ist es, habt ihr schon zu einer richtigen sexuellen Begegnung ist es gekommen zwischen euch beiden. Mhm. Und wie fandst du das dann währenddessen, als es dann so richtig zur Sache ging? Immer noch schlimm? Nee, dann nicht mehr. Dann nicht mehr? Nee. Und jetzt im Nachhinein? Oh, dann weiß nicht, bin ich richtig sauer auf mich. Ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, dass das halt passiert. Und dann auch noch mit einer Frau. Mhm. Weil ich halt eben gerade einen Freund habe. Ach, du hast eine Beziehung. Läuft ja, ich habe eine Beziehung. Mhm. Hat deine Freundin auch einen festen Freund zurzeit? Nee, sie hat keinen. Die nicht, ja. Aber meine Frage war ja, wie du es jetzt im Nachhinein, abgesehen davon, dass du einen Freund hast und du bist deinem Freund ja fremdgegangen, ob es nun ein Mädchen ist oder ein Junge, ne? Das ist ja immer so. Aber hat es dir gefallen? Auch im Nachhinein? Ja, leider. Leider. Du würdest im Nachhinein auch sagen, ja, also ich fand es schon auch schön. Es war, ja, es war nicht ekelhaft für mich. Nee. Mhm. Da stehe ich auch zu. Mhm. Mhm. Habt ihr beiden Mädels denn jetzt, nachdem das passiert ist, auch mal darüber gesprochen? Ja, ich habe ihr gesagt, dass ich will, dass das nicht mehr passiert, dass es unter uns bleiben soll. Mhm. Ich bin jetzt schon 8,5 Monate mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und sie soll das halt keinem sagen, weil ich Angst habe, dass er dann Schluss macht. Mhm. Und ich weiß, wie er darauf reagiert. Hat sie denn gesagt, okay, das ist jetzt einmal passiert und wir belassen es dabei? Oder hast du den Eindruck, dass sie gerne das schon nochmal gerne möchte? Ja, das kommt ja erst. Das ist am Samstag passiert. Mhm. Dann habe ich mit ihr am Montag geredet. Ja, und am Mittwoch wollte sie dann schon wieder. Obwohl du das so gesagt hast, ich möchte ihn und so. Mhm. Hat sie denn vorher schon mal Erfahrungen gemacht mit Mädchen, mit Frauen? Noch nicht. Mhm. Für sie ist das auch eine ganz neue Geschichte. Mhm. Hast du den Eindruck, dass sie eifersüchtig ist auf deinen Freund? Ja, ich glaube schon. Das schon. Mhm. Mhm. Hast du deinen Freund sehr lieb? Magst du ihn sehr gerne? Ja. Mhm. Ja, Sophia, da bist du jetzt deinem Freund fremdgegangen und hast da noch zudem auch eine neue Erfahrung gemacht im sexuellen Bereich, nämlich mit einer Frau. Nichtsdestotrotz musst du natürlich für dich jetzt eine Entscheidung fällen, ne? Mhm. Die hast du ja eigentlich auch schon getroffen. Du sagst ja, du möchtest mit deinem Freund zusammenbleiben. Mhm. Ne? So habe ich es verstanden. Stimmt, ja, das stimmt doch, ne? Mhm. Und du möchtest eigentlich auch deinem Freund nicht fremdgehen, deinem Freund treu bleiben. Mhm. Und hättest wahrscheinlich gerne dieses Mädchen nur zur Freundin, was heißt nur, also ausschließlich zur Freundin, im üblichen Sinne der Freundschaft. Ja, das habe ich ihr ja auch gesagt. Mhm. Nur sie meinte dann so zu mir drauf, dass das nicht gehen würde. Ja, entweder ich oder mein Freund. Das hat sie schon gesagt, nachdem das hat sie gesagt. Mhm. Ist aber auch krass, ne? Finde ich. Ja. Und wirft auch nicht so ein gutes Bild auf sie, finde ich auch. Ja, dass sie setzt dir ja quasi jetzt nach dem einen Mal schon die Pistole auf die Brust und sagt ja er oder ich, ne? Hm. Nur jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll, weil ich habe eigentlich immer zu meiner Freundin gehalten. Nur wohin tendiert denn so dein Gefühl, wenn du jetzt so in dich hineinhorchst, wer ist dir denn näher? Wen magst du denn lieber eigentlich? Als Freundin meine Freundin. Aber als Beziehung zu meinem Freund. Aber diese Freundin, als Freundin scheint es ja gar nicht mehr zu geben. Nee. Du stehst ja vor der Alternative, entweder meinen Freund oder meine Freundin als Geliebte. Mhm. Ne? Die beiden Möglichkeiten hast du ja eigentlich nur. Ja, eben. Und dann schlägt das halt eher zu dem Freund hin. Ja. Mhm. Dann würde ich an der Stelle, Sophia, der Freundin dieses aber auch ganz klipp und klar machen, dass es so nicht geht und dass du eine feste Beziehung hast und du hast deinen Freund sehr lieb und möchtest mit dem zusammen sein. Du kannst ihr nochmal sagen, dass du sie sehr gerne als Freundin hast, aber du würdest es dann auch in Kauf nehmen, dich ganz von ihr zu trennen, wenn sie dich vor so eine große Entscheidung stellt. Ja, das sagte ich ja schon, nur sie meinte dann so zu mir darauf, das wird sie überall rum erzählen. Sie würde dann alles versuchen, mich mit meinem Freund auseinanderzubringen. Pass auf, weißt du, was du dann, wenn die so doof ankommt, das ist ja schon, das ist ja ganz schlimm, was sie da macht. Sie versucht dich ja jetzt schon zu erpressen. Mhm. Das ist ja eigentlich schon Grund genug, zu jemandem zu sagen, und tschüss, ne, das war's. Mhm. Erpressen lassen darfst du dich nicht. Dann musst du offensiv sein. Dann musst du sagen, okay, dann sag es. Ich habe es meinem Freund schon erzählt. Und dann musst du es deinem Freund erzählen. Vielleicht kannst du es wirklich deinem Freund auch so vermitteln, dass es ist ja auch gar nicht gelogen. Es war eine Party, ihr wart betrunken, es ist passiert, sie hat dich sogar angemacht. Und sag deinem Freund, dass es dir sehr, sehr leid tut, aber du dich für ihn entscheidest. Und dann hat sie gar nichts in der Hand gegen dich. Nee, ich glaube, wenn ich ihm das sage, dann ist das wirklich aus. Weißt du nicht. Ich glaube, dass man, wenn man jemanden sehr gerne hat, dass man viel verzeiht und viel auch hinnimmt. Vor allen Dingen, es kommt ja darauf an, wie du ihm das erzählst. Wenn du es ihm so erzählst, wie du es mir gerade erzählt hast und dann auch noch mit der Versicherung verbindest, ich möchte bei dir bleiben und dich habe ich sehr lieb. Hm. Also das, was diese Freundin gerade mit dir macht, ist super beschissen und das ist keine Freundin mehr. Ganz klar, Sophia. Also das finde ich unter aller Kanone. Die stellt dich vor einfach eine Alternative und die versucht dich auch noch zu erpressen. Also meine Meinung hast du gehört jetzt. Ja. Das ist eine schwierige Entscheidung jetzt, vor der du stehst. Das ist mir klar. Aber du musst jetzt irgendwas tun. Sonst bist du Spielball in der Hand von diesem Mädchen. Und das möchtest du nicht sein. Nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Und überlege es deinem Freund zu sagen. Ich sage immer noch, wenn man groß ineinander verliebt ist, verzeiht man sowas. Du bist ja nicht gezielt fremdgegangen. Das hat sich ja nun wirklich so ergeben irgendwie. Ne? Mhm. Meine liebe Sophia, ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei all dem, was du da jetzt machen musst. Und du musst einiges jetzt machen. Mhm. Ne? Gut. Tschüss, Sophia. Okay. Ciao. Klaus, 29 Jahre und Yvonne, 24 Jahre. Ja, hallo Domian. Ich habe erst den Klaus, ich höre es schon. Hallo Klaus. Ja, mein Thema ist drei Kinder von drei Frauen. Drei Kinder von drei Frauen. Und ja. Yvonne ist eine von den Frauen. Das ist jetzt die jüngste, die Mutter wird. Die jüngste, die dritte. Also die jüngste Beziehung, die jetzt auch Mutter wird. Ich bitte dich mal eben kurz, Klaus, deinen Fernsehapparat oder dein Radiogerät ein bisschen runterzudrehen mit der Lautstärke. Ja. Dann können wir uns besser unterhalten. Alles klar. Ja, wie soll ich jetzt anfangen? Ja, wie ist es denn dazu gekommen? Das passiert ja auch nicht jedem Mann, dass man nur normalerweise. Ich habe noch angerufen. Ja. Und ich weiß halt so, ich hatte 8 Jahre eine Beziehung und da ist gar nichts passiert. Mhm. Ja, ich sag mal auf gut Deutsch, ist ja noch spät. Wir haben gerammelt wie die Hühner und ist nichts passiert. Ich habe selber an mir schon gezweifelt, ob es an mir liegt oder ob meine Freundin, an meine Ex-Freundin gelegen hat. Mhm. Also wir reden jetzt von der ersten von den drei. Von der ersten Beziehung, die ich hatte, wo keine Schwangerschaft herauskam. Verstehe. Mhm. So, und dann hatte ich eine kennengelernt, also während der Beziehung bin ich fremdgegangen, die hieß Kirstin, und die ist nach 2 Monaten, also heimliche Beziehung, ist sie schwanger geworden von mir und für mich ist natürlich der Welt zusammengebrochen oder auf einer hat er mich auch gefreut, weil irgendwie freut man sich ja mal, wenn man, also wurde das bestätigt, dass es doch nicht an mir gelegen hat. Ne? So, die Frau wurde schwanger und das Kind kam im Januar 99 und alles gut und schön, die Beziehung ist leider kaputt gegangen. Aber du hattest dich dann mittlerweile von der ersten auch schon getrennt. Genau, mit der ersten bin ich jetzt getrennt. Mhm. So, das Kind ist da, sie heißt Marina, ist das schönste Kind der Welt. Mhm. Da stehe ich auch zu, nur mit der Frau bin ich halt nicht klargekommen. Mhm. Und dann bin ich, wann war das jetzt, dieses Jahr mit einer Beate zusammengekommen. Mhm. Die ist jetzt im 4. Monat schwanger. Mhm. die Beziehung ist jetzt schon kaputt gegangen, ohne, ja, an wem es gelegen hat, weiß man nicht. Ja, mit der warst du dann ja gar nicht lange zusammen, ne? Also die 4 Monate war ich schon mit ihr zusammen und auch am Anfang sofort ist sie schwanger geworden. Gleich am Anfang. Und da habe ich mal mit ihr gesprochen, wie das aussieht, ob sie es behalten will oder nicht. Und da sagt sie, auf keinen Fall will es abtreiben und ich kann da auch nichts dran ändern. Ne? Irgendwie ist man ja als Mann da, steht man nicht da unten. So, und jetzt kam dann auch noch Yvonne. Jetzt kam Yvonne. Zwei Monate sind wir jetzt zusammen. Gestern, wie der Zufall erzählt, habe ich gesagt, weil sie war immer am Röbeln und am Brechen und das viel am Essen auf einmal, war sie beim Arzt und sie ist schwanger. Und ne? Jetzt ist sie schwanger und wir kommen mal gut klar bis jetzt. Auf jeden Fall ist sie schwanger und jetzt werde ich nächstes Jahr im Januar geht's los und dann im Mai oder April, ne? Nee, Mai, Juni ist sie dann. Also im Moment sind zwei Frauen schwanger von dir, ne? Ja, genau. Und beide Frauen habe ich Kontakt zu, weil die eine wohnt bei mir in der Straße und mit der anderen, mit der letzten Yvonne, wohne ich jetzt zusammen. Jetzt gib mir doch mal die Yvonne jetzt einfach, wenn sie mag. Die Yvonne? Ja, gebe ich dir mal hin. Hallo. Yvonne, ich grüße dich herzlich. Hier ist Jürgen Domian. Hi. Das ist eine tolle Geschichte, die mir dein Freund, der Klaus, gerade erzählt hat. Ja, kann man wohl laut sagen. Bist du denn auch irgendwo ein bisschen sauer auf ihn oder auch eifersüchtig? Da ist immerhin eine andere Frau, die jetzt auch gerade ein Kind von ihm austrägt, genauso wie du demnächst. Sagen wir mal so, mit der anderen Frau, also wenn wir uns auf der Straße begegnen, wir sagen uns nicht gerade guten Tag und guten Abend, ne? Also wir greifen uns schon an. Vor allen Dingen, sie weiß ja noch nicht, dass ich schwanger bin. Ist vielleicht auch ganz gut so. Ja, das wird aber nicht mehr lange dauern, dann wird sie es auch wissen. Ja, aber so klar kommt man nicht miteinander, auf jeden Fall nicht. Wir greifen uns nur an. Hast du denn den Eindruck, dass das eure Beziehung jetzt auch stört, dass da noch eine Frau ist, die aktuell auch schwanger ist im Moment? Also mich stört schon, auf jeden Fall. Also ich frage ihn auch immer wieder, ob er da jetzt bei der Entbindung bei sein will oder nicht. Stört mich schon, aber was soll ich daran machen, ne? Besucht er sie auch des Öfteren? Des Öfteren nicht, nur wenn es mal unbedingt sein muss. Und will er bei der Entbindung dabei sein, hat er schon gesagt? Nee, er möchte nicht dabei sein. Aber bei dir möchte er dabei sein? Ja. Ja, das ist ja nur auch schon mal was. Auf jeden Fall, hat er gesagt. Also das ist natürlich, also eine sehr komplizierte Situation, aber er ist ja ganz eindeutig jetzt mit dir zusammen und hat mit dir eine Beziehung. Ne? Ja. Das heißt, du musst eigentlich auch nicht eifersüchtig sein auf die Frau. Ja, aber es kann mir auch das gleiche passieren wie ihr, ne? Das heißt, also ist ja keine Garantie jetzt drauf gesetzt, ne? Du meinst, es könnte jetzt noch eine vierte Frau vielleicht ins Spiel kommen. Ja, weil die weiß man nie, ne? Ja, die auch ein Kind. Naja gut, das weiß man natürlich nie, wenn man mit jemandem zusammen ist. Nee. Aber ich glaube auch schon, dass es für dich eine komplizierte Sache ist und ja, auf jeden Fall. Recht schwierig ist durchzustehen. Ja, vielleicht werde ich packen. Ich bin sicher, wenn du ihn sehr gerne hast und dann auch an euer gemeinsames Kind denkst, da kriegt man dann ja auch Kraft raus, ne, aus solchen Gedanken. Ja, bloß mit meinem Unterschied. Ich habe schon 4 Kinder von einem anderen Mann und der ist auch auf einmal flitzen gegangen, ne? Ach, du hast schon 4 Kinder? Ja. 4 Kinder schon. Mit 24 hast du eben angehalten, Yvonne. Ja. Mann. Früh 70 werden Meister werden will, ne? Bitte? Früh 70 werden Meister werden will. Kann man sagen. Vielleicht jetzt ulkig an, aber ist so. Ja. Von meiner Seite aus auf jeden Fall viele Glückwünsche und alles Gute. Danke. Und gibst du mir den Klaus nochmal? Ja, klar. Ja. Okay. Also Klaus, das musst du, glaube ich, jetzt wirklich sehr geschickt machen, ne? Damit die Yvonne nicht zu sehr verletzt ist. Und du musst natürlich wiederum auch für das andere Kind da sein und deine Verantwortung zeigen. Das ist jetzt ein bisschen eine Sache mit Fingerspitzengefühl. Ja, das Problem ist ja, ich sagte gerade dann schon der Mitarbeiter von Ihnen, dass es später auch mal teuer wird. Und darüber mache ich mir doch gar keine Gedanken. Das kommt auch noch hinzu, ja. Das kommt noch hinzu. Und zweitens habe ich schon einen Spitznamen in der Stadt, wo ich wohne. Da habe ich schon eine Deckbulle von ... Nee, oder die meinen, das hört sich ja lächerlich an, aber so lustig ist das gar nicht. Nee, das ist wirklich alles, ja, das ist nun passiert, ne? Ist nun passiert. Ich muss mich jetzt erstmal, meine Mutter das schon lässt, zurückhalten erstmal. Nun lass mal die Finger auch von anderen Frauen. Ich hoffe, dass für dich aber auch jetzt klar ist, dass die Beziehung zu Yvonne, das ist dein Ding, ne? Ja, das denke ich mir jetzt auch. Das habe ich auch ein Gefühl irgendwo. Und deswegen erstmal jetzt weiter gucken, ne? Dann geht das ja dann Schlag auf Schlag, wenn du Papa wirst, ne? Zack, zack, ja, zack. Ja, und dann ist es sowieso, also ab Januar habe ich noch gar keinen Bock drüber nachzudenken, wie es dein ist. Das schneit vielleicht draußen, aber irgendwo fallen auch dann noch Kreissaale 2 Schüsse. Ab Januar. Es fallen 2 Schüsse? Ja, sagt man noch so. Sagt man das, kenne ich nicht. Also Klaus, du hast es aber, du hast es zu verantworten, ne? Du hast es dir, ja. Du hast es zu verantworten, so muss man sagen. Und das musst du da auch gut mit umgehen. Aber es hört sich ja einigermaßen passabel an. Du musst ja, bis jetzt noch. Ja, jetzt du musst noch. Rücksicht auf die Yvonne nehmen, du musst dich um das auch um das andere Kind kümmern. Aber es ist der Haus, das ich schon habe, auf die Marina. Und um das, ne? Marina auch, ganz genau. Mhm. Viel Glück dir auch, lieber Klaus. Alles klar. Alles Gute. Ich bedanke mich. Tschüss. Jetzt habe ich den Andreas hier. Und der Andreas ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi, Domian, grüß dich. Über was unterhalten wir uns jetzt? Ja, deine Vorchecker, die haben schon gesagt, irgendwo ist, haben gefragt schon, worum es geht, nämlich um Cybersex. Wir machen in einer Wohngemeinschaft hier, teils in Köln, teils in Krefeld, mit insgesamt 5 Leuten online Sex mit den Leuten. Mhm. Wie macht ihr das, mit mehreren oder gleichzeitig? Also wir müssen erklären. Zeit. Wir sind, also um die WG zu beschreiben, in der wir wohnen, wir sind ein schwules Pärchen, zu dem ich gehöre. Mhm. Und ein lesbisches Pärchen und eine einzelne junge Frau. So, dann sitzt ihr, 5 Hübschen, vor dem Computer. Ja, vor dem Rechner. Nicht unbedingt in Grüppchen, sondern eigentlich eher einzeln. Eher einzeln. Oder eben halt in Pärchen, ja. Sozusagen. Und dann geht ihr in solche, wie man das nennt, Chaträume? Ja, im weitesten Sinne. Es geht eigentlich eher um so Videochats, ne? Irgendwo, es ist eigentlich irgendwo, es läuft über Erotik-Channels. Mhm. In die du dich halt irgendwo mehr oder weniger relativ unkompliziert einloggen kannst und dort Sender sein kannst. Mhm. Wo da gibt man sich dann die ulkigsten Namen, wie zum Beispiel Gib's mir, heißt unsere Jüngste hier, sagen wir immer in unserer WG und was auch immer. Also das sind die skurrilsten Namen. Mhm. Aber ihr kommuniziert mit dem anderen doch dann nur per Sprache, also per Wort, ne? Ja, insofern, dass wir also One-Way sind, ne? Also dass man uns sehen kann, eben aber irgendwo wir nur über Text halt. Achso, euch kann man sehen? Uns kann man über eine Webcam sehen. Ja. Euch kann man sehen. Ja, richtig, ja. Und die andere Seite kann man, ihr könnt die andere Seite nicht sehen? Können wir nicht, nein. Und ihr tippt immer euren Text rein oder die andere Seite tippt den Text rein? Ja, ja, ja. Und da kommen dann natürlich die merkwürdigsten Konstellationen zusammen, insofern, dass natürlich sowas nicht geht, dass man gleichzeitig, sagen wir mal, irgendwo die Dienstleistung sozusagen bietet und andererseits halt auch die Hand dafür hat, an der Kamera zu sein oder auch den Text noch zu schreiben. Dann normalerweise bräuchtest du dann natürlich 3 Leute. Also, um es ganz deutlich zu machen. Ja. Wenn ich jetzt die andere Seite wäre, dann würde ich eintippen, wie ist dein Spitzname? Magst du ihn nennen? Mein Name ist zum Beispiel Drum. Drum, der okay. Von meiner Kollegin, die, ich sag Kollegin, auch Freundin natürlich, auch WG-Mitbewohnerin, die unsere, wie gesagt, unsere Jüngste. Ja, okay, lass mal, auch, sagen, sagen wir mal Drum. Dann tippe ich ein Drum. Ja. Ich möchte gerne jetzt, dass du dein T-Shirt ausziehst und dann stehst du vor deiner Webcam, vor so einer kleinen Kamera über deinem Rechner und ziehst dein T-Shirt aus. Richtig. Wie weit gehst du denn? Wie weit gehst du denn? Kann man da, ist das richtig pornografisch? Ja, natürlich, ja. Klar. Muss man ganz glasklar so sagen. Und das macht dir Spaß, dich dann, oder euch Spaß, vor dieser Kamera zu produzieren? Ich muss sagen, irgendwo, dass es den meisten von uns erstmal auch Spaß macht, aber es natürlich auch ganz klar irgendwo die finanzielle Komponente ist. Ach, wirklich, ihr verdient damit Geld auch? Das tun wir, ja. Ach so, ich dachte, das wäre rein so eine private Geschichte. Ja. Ich weiß nicht, verstehst du irgendwo, das sieht so aus irgendwo. Es ging eigentlich darum, dass ich gestern Nacht um 20:02 eingeschaltet hatte und mich ganz gerne über Lustobjekte unterhalten hätte mit dir, aber nicht mehr reingekommen. Aber dann bist du natürlich auch ein Lustobjekt par excellence, das ne? Ist, also wir haben hier skurrile Sachen, also hier melden sich Sklaven und was, wie gesagt, die ganze Palette letztendlich, ja. Also wir werden mit Pictures bombardiert per E-Mail, weil man uns natürlich auch per E-Mail erreichen kann. Jetzt geht unsere Sendung gleich zu Ende, Andreas, du hörst das. Das heißt, wir können es jetzt nicht mehr weiter vertiefen, aber grob haben wir es verstanden, was du machst. Ja, und dann freue ich mich, dass noch ein Lustobjekt heute durchgekommen ist, nämlich der Andreas. Ja, ich freue mich, dass ich bei dir durchgekommen bin. Viel Spaß und viel Erfolg bei eurer Arbeit. Ja, danke dir. Tschüss, Andreas. So, meine Lieben, in der Technik heute Kerstin Klinger, Leo Scholten und das Thema morgen bei uns heißt Mein schlimmster Feind. Wer ist euer schlimmster Feind? Um 1 Uhr sind wir hier, Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich sage Tschüss und Ciao. Bis morgen, gute Nacht.